Zweites Kapitel. Peppler blieb im Entkorkungszimmer zurück, als der Brut und Norm, Direktor und die Studenten mit dem nächstgelegenen Aufzug ins vierte Stockwerk fuhren. Kleinkinderbewahranstalt. Neopavlovsche Normungssäle, verkündete ein Schild. Der Direktor öffnete eine Tür. Sie betraten einen großen, kahlen, sehr hellen und sonnigen Raum. Die ganze Südwand bestand aus einem einzigen Fenster. Ein halbes Dutzend Pflegerinnen, vorschriftsmäßig in Anzüge aus weißem Viskoseleinen gekleidet, das Haar unter weißen Hauben verborgen, war soeben dabei, Schalen voller Rosen in langer Reihe auf den Boden zu stellen. Große Schalen, die dicht gefüllt waren. Tausende von Blütenblättern, prall und seidenglatt wie die Pausbäckchen unzähliger Englein, aber nicht lauter rosig-arischer, sondern auch mattgelb, mongolischer und mexikanischer. Bäckchen vom vielen Blasen der himmlischen Posaunen apoplektisch purpurn angelaufen. Bäckchen totenblass und fahl wie Friedhofsmarmor. Die Pflegerinnen standen stramm, als der Brut- und Normdirektor eintrat. »Stellen Sie die Bücher auf«, befahl er kurz. Schweigend gehorchten sie. Zwischen die Rosenschalen wurden Bücher gestellt, eine Reihe Kinderbücher, jedes einladend aufgeschlagen, auf einer Seite mit dem bunten Bild eines Vierbeiners, Fisches oder Vogels. »Nun bringen Sie die Kinder.« Die Pflegerinnen eilten hinaus und kehrten nach ein paar Minuten zurück. Jede schob so etwas wie einen hohen, stummen Diener vor sich her, dessen vier drahtvergitterte Fächer mit 8 Monate alten Kindern beladen waren, alle einander genau gleich, eine Bokanowski-Gruppe offenbar, und alle, da sie der Delta-Kaste angehörten, in Khaki gekleidet. »Setzen Sie sie auf den Boden.« Die Kinder wurden abgeladen. »Nun wenden Sie sie so, dass Sie die Blumen und Bücher sehen können.« Kaum war das geschehen, verstummten die Kinder und begannen, auf die Sträuße mit ihren seidig schimmernden Farben, auf die so fröhlich auf den weißen Buchseiten leuchtenden Figuren loszukrabbeln. Die Sonne, einen Augenblick lang verdunkelt, kam hinter einer Wolke hervor. Die Rosen flammten auf, wie von je erwachter Leidenschaft durchglüht. Neue, tiefere Bedeutsamkeit schien die bunten Bilder zu erfüllen. Aus den Reihen der krabbelnden Kinder ertönten kleine, aufgeregte Schreie, freudiges Lallen und Zwitschern. Der Direktor rieb sich die Hände. Großartig, fast wie auf Bestellung. Die flinksten Babys waren schon am Ziel. Unsicher streckten sie die Händchen aus, berührten, ergriffen und entblätterten die vom Sonnenlicht verklärten Rosen, zerknitterten die Bilderbuchseiten. Der Direktor wartete, bis alle vergnügt beschäftigt waren. »Und nun passen Sie auf«, sagte er und gab mit erhobener Hand ein Zeichen. Die Oberpflegerin, die am anderen Ende des Saals vor einem Schaltbrett stand, drückte einen kleinen Hebel herunter. Ein heftiger Knall, gellendes und immer gellenderes Sirenengeheul, rasendes Schrillen von Alarmglocken. Die Kinder fuhren zusammen. Sie begann zu schreien, die Gesichtchen von Entsetzen verzerrt. »Und jetzt«, brüllte der Direktor, denn der Lärm war ohrenbetäubend, »werden wir Ihnen die Lektion mit einem kleinen elektrischen Schlag einbläuen.« Er winkte abermals, die Oberpflegerin drückte einen zweiten Hebel. Das Schreien der Kinder hörte sich plötzlich anders an. Verzweiflung, fast Wahnsinn klang aus diesen durchdringenden Schreikrämpfen. Die kleinen Körper zuckten und erstarrten, ihre Arme und Beine bewegten sich ruckartig wie von unsichtbaren Drähten gezogen. »Wir können diesen Teil des Fußbodens unter Strom setzen«, brüllte der Direktor erklärend. »Aber jetzt genug«, bedeutete er der Pflegerin. Die Detonationen hörten auf, die Klingeln verstummten, das Sirenengeheul erstarb nach und nach. Die zuckenden Kinderleiber lösten sich aus ihrem Krampf, das irre Stöhnen und Schreien ebbte zu einem gewöhnlichen Angstgeplärr ab. »Geben Sie ihnen noch einmal die Blumen und Bücher!« Die Pflegerinnen gehorchten, aber beim bloßen Anblick der Rosen, der bunten Bilder mit den Miezekatzen, Hottehü-Pferdchen und Bählämmern wichen die Kinder schaudernd zurück. Ihr Geplärr schwoll gleich wieder zu Entsetzensgeschrei an. Beachten Sie das, meine Herren, sagte der Direktor triumphierend. Beachten Sie das genau. Bücher und unerträglicher Lärm, Blumen und elektrische Schläge, schon der kindliche Verstand verband diese Begriffe miteinander, und nach 200 Lektionen dieser oder ähnlicher Art waren sie unlösbar miteinander verknüpft. Was der Mensch zusammenfügt, das kann die Natur nicht trennen. So wachsen sie mit einem, wie die Psychologen zu sagen pflegen, instinktiven Hass gegen Bücher und Blumen auf. Wir normen ihnen unausrottbare Reflexe an. Ihr ganzes Leben lang sind sie gegen Druckerschwärze und Wiesengrün gefeit. Der Direktor wandte sich an die Pflegerin. Schaffen Sie sie hinaus. Noch immer plärrend wurden die Kaki-Kinder wieder auf die stummen Diener verladen und hinausgefahren. Sie hinterließen den Geruch von saurer Milch und eine höchst willkommene Stille. Ein Student hob den Finger. Er sehe ja ein, dass es nicht gehe, Angehörige der niederen Kasten ihre der Allgemeinheit gehörende Zeit mit Büchern vergeuden zu lassen. Ganz abgesehen von der Gefahr, dass sie etwas lesen könnten, das unerwünschterweise einen ihrer angenormten Reflexe beeinflussen könnte. Und doch, nein, er verstehe das mit den Blumen nicht. Warum mache man sich die Mühe, die Psyche der Deltas darauf zu normen, dass sie keine Freude an Blumen hatten? Geduldig erklärte es der Boot- und Normdirektor. Kinder beim Anblick einer Rose in Schreikrämpfe zu versetzen, entsprang einer höchst ökonomischen Voraussicht. Vor gar nicht langer Zeit, etwa 100 Jahre war es her, hatte man Gammas, Deltas, sogar Epsilons die Liebe zu Blumen und überhaupt Freude an der Natur angenormt. Sie sollten das Bedürfnis haben, bei jeder sich bietenden Gelegenheit ins Grüne zu pilgern und dadurch gezwungen werden, Verkehrsmittel zu benutzen. »Und benutzten Sie sie?« fragte der Student. »Jawohl, ausgiebig«, antwortete der Boot- und Normdirektor, »aber sonst nichts.« Primeln und Landschaft, dozierte er, hätten einen großen Nachteil. Sie seien gratis. Die Liebe zur Natur halte keine Fabrik in Gang. Man hatte daher beschlossen, die Liebe zur Natur abzuschaffen, wenigstens bei den niederen Kasten, nicht aber den Hang, die Verkehrsmittel zu benutzen. Denn es war natürlich unerlässlich, dass sie auch weiterhin ins Grüne fuhren, selbst wenn es ihnen zum Hals herauswuchs. Das Problem lag darin, einen triftigeren wirtschaftlichen Grund für die Benutzung der Verkehrsmittel zu finden als bloßes Wohlgefallen an Primeln und Landschaft. Man fand ihn denn auch. »Wir normen den Massen den Hass gegen landschaftliche Schönheiten an«, schloss der Direktor, »doch zugleich auch die Liebe zum Freiluftsport. Dabei achten wir darauf, dass jeder Sport den Gebrauch komplizierter Geräte nötig macht.« Sie benutzen also nicht nur die Verkehrsmittel, sondern auch die Fabrikerzeugnisse und darum diese elektrischen Schläge. »Ich verstehe«, sagte der Student und schwieg, von Bewunderung übermannt. Allgemeine Stille. Der Direktor räusperte sich. »Vor langen Zeiten, als fort der Herr noch auf Erden wandelte, lebte ein kleiner Knabe namens Ruben Rabinowitsch. Ruben war das Kind polnisch sprechender Eltern. Sie wissen doch, was Polnisch ist. Eine tote Sprache, wie Spanisch oder Französisch, ergänzte ein anderer stolz auf sein Wissen. Und Eltern?« forschte der Boot- und Normdirektor. Unbehagliches Schweigen. Einige der Studenten erröteten. Sie hatten noch nicht gelernt, den bedeutsamen, aber oft kaum merklichen Unterschied zwischen Unflat und reiner Wissenschaft zu erkennen. Endlich fand einer den Mut, die Hand zu heben. »Die Menschen pflegten damals«, er zögerte, das Blut stieg ihm in die Wangen, »sie pflegten die Kinder auszutragen.« »Sehr richtig«, nickte der Direktor beifällig. »Und wenn die Babys entkorkt wurden, geboren wurden«, verbesserte der Direktor, »dann waren sie Eltern, nicht die Babys natürlich, die anderen meine ich.« Der arme Kerl war ganz verwirrt. »Kurz gesagt«, fasste der Direktor zusammen, »die Eltern waren der Vater und die Mutter.« Diese unflätigen Begriffe, die in Wirklichkeit streng wissenschaftlich waren, fielen wie Donnerkeile in das allgemeine, verlegene Schweigen. Die Mutter, wiederholte er laut und rieb ihnen nochmals die Wissenschaft unter die Nase. Ich weiß, bemerkte er ernst, in seinen Stuhl zurückgelehnt, ich weiß, das sind peinliche Dinge, aber die meisten geschichtlichen Tatsachen sind peinlich. Er kam wieder auf den kleinen Ruben zurück, in dessen Zimmer eines Abends Vater, Krach und Mutter, Bumm, das Radio abzustellen vergaßen. Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass in jenen Zeiten roher Fortpflanzung, in den Zeiten des Lebendgebärens, die Aufzucht und Erziehung der Kinder in den Händen ihrer Eltern und nicht in denen der staatlichen Normzentrale lagen. Während das Kind schlief, meldete sich im Radio plötzlich London mit seinem Programm. Am nächsten Morgen geschah es, dass der kleine Ruben zum größten Erstaunen seines Krach und seiner Bumm, die keckeren Studenten wagten einander vielsagend zuzugrinsen, Wort für Wort einen langen Vortrag jenes wunderlichen antiken Schriftstellers wiederholte, eines jener wenigen Autoren, deren Werke auch heute noch gelesen werden dürfen, George Bernard Shaw, der, einer verbürgten Überlieferung zufolge, über sein eigenes Genie sprach. Für den Hm-Hm und die Hihi des kleinen Ruben war natürlich dieser Vortrag vollkommen unverständlich. Sie glaubten, ihr Kind sei plötzlich verrückt geworden und schickten nach dem Arzt. Glücklicherweise verstand der Englisch, erkannte den Vortrag wieder, den Shaw am Abend zuvor im Rundfunk gehalten hatte, begriff die Bedeutung dessen, was hier geschehen war, und veröffentlichte einen Artikel darüber in der medizinischen Fachwelt. Das Prinzip der Schlafschule oder Hypnopädie war entdeckt. Der Brut- und Normdirektor machte eine eindrucksvolle Pause. Das Prinzip war entdeckt, aber noch viele Jahre vergingen, bevor es nutzbringend angewandt werden konnte. Der Fall des kleinen Ruben ereignete sich nur 23 Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem unser Herr Ford sein erstes T-Modell auf den Markt gebracht hat. Bei diesen Worten schlug der Direktor das Zeichen T auf seinem Bauch und voller Ehrfurcht taten die Studenten es ihm nach. Und doch, die Studenten kritzelten fieberhaft, Hypnopädie zum ersten Mal offiziell angewandt 214 nach Ford, warum nicht früher, aus zwei Gründen. A. Die Forscher jener früheren Zeiten, erklärte der Brut- und Normdirektor, folgten der falschen Spur. Sie glaubten, man könne die Hypnopädie bei der geistigen Bildung anwenden. Ein kleiner Junge schläft. Er liegt auf der rechten Seite und hat den rechten Arm von sich gestreckt. Die Hand hängt schlaff über den Bettrand. Durch das Gitter einer runden Öffnung in einem Kästchen spricht eine leise Stimme zu ihm. Der Nil ist der längste Fluss Afrikas und der zweitlängste Fluss der Erde. Er erreicht zwar nicht die Länge des Mississippi, Missouri, aber er steht an der Spitze aller Flüsse, was die Länge seines Stromgebietes betrifft, das sich über 35 Breitengrade erstreckt. Am nächsten Morgen beim Frühstück fragt jemand, »Weißt du, welches der längste Fluss Afrikas ist, Maxchen?« Maxchen schüttelt den Kopf. »Erinnerst du dich nicht an etwas, das so anfängt? Der Nil ist der längste Fluss Afrikas und der zweitlängste Fluss der Erde. Er erreicht zwar nicht die«, sprudelten die Worte hervor, »Länge des Mississippi, Missouri.« »Brav! Wie heißt also der längste Fluss Afrikas?« Die Augen starrten verständnislos. »Ich weiß es nicht.« »Aber der Nil doch, Maxchen! Der Nil ist der längste Fluss Afrikas.« »Also welches ist der längste Fluss?« Maxchen bricht in Tränen aus. »Ich weiß es nicht«, plärrt er. Dieses Geplärr entmutigte, wie der Direktor erklärte, die Forscher jener Zeiten. Man gab das Experimentieren auf. Es wurde kein Versuch mehr gemacht, den Kindern die Länge des Nils im Schlaf beizubringen, und mit Recht. Man kann eine Wissenschaft nicht erlernen, wenn man nicht weiß, wovon sie handelt. »Hätte man dagegen mit sittlicher Bildung begonnen«, sagte der Direktor und schritt zum Ausgang voran. Die Studenten folgten, kritzelten verzweifelt im Gehen und selbst noch im Aufzug. »Mit sittlicher Bildung, die nie und unter keinen Umständen eine verstandesmäßige sein sollte«, »Ruhe, Ruhe«, flüsterte der Lautsprecher, als sie im 13. Stockwerk ausstiegen. »Ruhe, Ruhe«, wiederholten unermüdlich die Lautsprecher am Ende jedes Korridors. Die Studenten und auch der Direktor gingen unwillkürlich auf den Zehenspitzen. Sie waren natürlich alle Alphas, aber auch Alphas wurden sorgfältig genormt. Ruhe, Ruhe, durch das ganze 13. Stockwerk dieser kategorische Imperativ. 40 Meter schlichen sie auf den Zehenspitzen, bis sie an eine Tür kamen, die der Direktor behutsam öffnete. Sie traten in das Dämmerlicht eines Schlafsaals, an dessen Fenstern die Jalousien herabgelassen waren. 80 Gitterbettchen standen in einer Reihe an der Wand. Man vernahm leichte, regelmäßige Atemzüge und ein ständiges Murmeln wie von weit entfernt flüsternden Stimmen. Eine Pflegerin erhob sich bei ihrem Eintritt und stand vor dem Brut- und Normdirektor stramm. »Welche Lektion ist heute Nachmittag an der Reihe?« fragte er. »In den ersten 40 Minuten hatten wir Grundbegriffe des Geschlechtslebens, und jetzt sind elementare Regeln des Kastenbewusstseins eingeschaltet.« Langsam schritt der Direktor die lange Reihe der Bettchen ab. Rosig und schlafgelöst lagen 80 kleine Mädchen und Jungen ruhig atmend da. Unter jedem Kissen flüsterte es. Der Direktor beugte sich aufmerksam lauschend über ein Bettchen. »Elementare Regeln des Kastenbewusstseins, sagen Sie? Das wollen wir ein wenig lauter hören.« Am anderen Ende des Saales war ein Lautsprecher angebracht. Der Brut- und Normdirektor ging zu ihm hin und drehte einen Knopf. »Tragen alle grün«, begann eine leise, ungemein klare Stimme mitten im Satz, »und Delta-Kinder tragen Khaki. Nein, ich mag nicht mit Delta-Kindern spielen. Und Epsilons sind noch schlimmer. Sie sind zu dumm zum Lesen und Schreiben. Außerdem tragen sie schwarz, und das ist eine abscheuliche Farbe. Oh, wie froh bin ich, dass ich ein Beta bin.« Pause. Dann begann die Stimme von neuem. »Alpha-Kinder tragen grau. Sie arbeiten viel mehr als wir, weil sie so schrecklich klug sind. Oh, wie froh bin ich, dass ich ein Beta bin und nicht so viel arbeiten muss. Wir Betas sind etwas viel Besseres als Gammas und Deltas. Gammas sind dumm, sie tragen alle grün und Delta-Kinder tragen Khaki. Nein, ich mag nicht mit Delta-Kindern spielen und Epsilon sind noch schlimmer. Sie sind zu dumm zum...« Der Brut- und Normdirektor drehte den Knopf zurück. Die Stimme schwieg. Nur ein dünnes Wispern geisterte unter den 80 Kissen weiter. »Bis Sie aufwachen, werden Sie es jetzt noch 40 bis 50 Mal wiederholt bekommen, dann Donnerstag und Sonnabend wieder. 120 Wiederholungen, dreimal in der Woche, 30 Monate lang. Danach erhalten Sie Unterricht für Fortgeschrittene.« Rosen und elektrische Schläge, das Khaki der Deltas und ein Hauch von Asafoetida, unlöslich miteinander verknüpft, noch bevor das Kind sprechen gelernt hat. Aber Reflexnormung ohne Worte ist grobschlächtig und summarisch. Sie vermag kein feineres Unterscheidungsgefühl zu verleihen, nicht das richtige Benehmen in schwierigen Lebenslagen einzuschärfen. Dazu braucht es Worte, jedoch Worte ohne Sinn, kurz Hypnopädie. Hypnopädie ist das beste Mittel zur Stärkung der sittlichen und sozialen Gefühle, das es je gegeben hat. Die Studenten vermerkten es in ihren Heften. Aus erster Quelle. Der Brut- und Normdirektor drehte noch einmal an dem Knopf. »Weil Sie so schrecklich klug sind«, sagte die leise, eindringliche Stimme ohne Unterlass, »oh, wie froh bin ich, dass ich ein Beta bin.« Nicht wie Wassertropfen, wenngleich Wasser Löcher in den härtesten Granit zu höhlen vermag, sondern eher wie Tropfen flüssigen Siegelwachses, die kleben, sich verkrusten und mit dem, worauf sie fallen, verschmelzen, bis der Felsblock ein einziger scharlachroter Klumpen ist. Bis schließlich der Geist des Kindes aus lauter solchen Einflüsterungen besteht und die Summe dieser Einflüsterungen den Geist des Kindes bildet. Und nicht nur den des Kindes, auch den des Erwachsenen, Zeit seines Lebens. Der urteilende, begehrende, abwägende Verstand, er ist aus diesen Einflüsterungen aufgebaut. Und all diese Einflüsterungen sind unsere Einflüsterungen. Der Direktor schrie fast in seinem Triumph, »Einflüsterungen des Staates!« Er schlug auf den Tisch, neben dem er stand, »und daraus folgt...« Ein Geräusch ließ ihn sich umwenden. »Allmächtiger Fort«, sagte er, in verändertem Ton. Jetzt habe ich die Kinder aufgeweckt.